Am 13. April besuchten die Delegierten für die Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Kim Il-sung seinen Geburtsort Mangyongdae und das Koreanische Revolutionsmuseum.